Na, soll man noch einen? Bis in alle Ewigkeit. Das war's. Unser Gitarrist Florian. Unser Bassist Barry. Schlagzeuger der Markus. Mit der Gitarre und Gesang, Pascal. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal.